Erste Menschen planen in ihrem Herzen. Aber Gott gibt die richtige Antwort. Zweiter ein Mann denkt, sein Weg ist gut. Aber Gott prüft seine Gedanken. Dritter gib Gott deine Arbeit. Dann werden deine Pläne Erfolg haben. Vierter Gott macht alles für einen Plan. Er bestraft auch böse Menschen. Fünfter Gott hasst stolze Menschen. Sie bekommen sicher eine Strafe. Sechster Liebe und Treue machen Fehler gut. Wer Gott ehrt, tut nichts Böses. Siebter wenn Gott einen Weg mag, macht er Feinde zu Freunden. Achter wenig Geld und Ehrlichkeit sind besser als viel Geld durch Betrug. Neunter der Mensch plant seinen Weg. Aber Gott führt seine Schritte. Zehnter ein König spricht wichtige Worte. Er soll immer gerecht entscheiden. Elfter Gott will Ehrliches wiegen. Er achtet auf alle Gewichte beim Kaufen. Zwölfte Könige hassen böse Taten. Gerechtigkeit macht ihre Macht stark. 13. Könige lieben ehrliche Worte. Sie mögen Menschen, die die Wahrheit sagen. 14. Die Wut eines Königs ist gefährlich. Ein weiser Mann beruhigt ihn. 15. Ein freundlicher König gibt Leben. Seine Hilfe ist wie guter Regen. 16. Weisheit ist viel besser als Gold. Klugheit ist wertvoller als Silber. 17. Gute Menschen gehen weg vom Bösen. Wer aufpasst, schützt sein Leben. 18. Erst kommt der Stolz. Dann kommt der tiefe Fall. 19. Sei lieber bescheiden mit Armen als stolz mit Reichen. 20. Wer auf gute Worte hört, hat Glück. Vertrauen zu Gott macht froh. 21. Ein weiser Mensch ist klug. Freundliche Worte lehren andere besser. 22. Klugheit gibt dem Besitzer Leben. Dumme Menschen bestrafen sich selbst. Rasse 23. Ein weises Herz macht das Sprechen klug. Es hilft beim Lernen. 24. Liebe Worte sind wie Honig. Sie sind gut für den Körper. 25. Ein Weg sieht gut aus. Aber am Ende bringt er Tod. 26. Der Hunger hilft dem Arbeiter. Er muss essen, also arbeitet er. 27. Ein böser Mann plant Unglück. Seine Worte brennen wie Feuer. 28. Ein falscher Mann macht Streit. Er trennt sogar gute Freunde. 29. Ein böser Mann verführt andere. Er führt sie auf schlechte Wege. 30. Wer böse schaut, plant Schlechtes. Wer die Lippen presst, tut Böses. 31. Graue Haare sind wie eine Krone. Man bekommt sie durch Treue. 32. Geduld ist besser als Stärke. Wer ruhig bleibt, ist ein Sieger. 33. Menschen werfen das Los. Aber Gott entscheidet das Ergebnis.